mango kalu hende mukade me patte hende ya me bala kidare penagatte mango kalu hende mukade me patte hende ya me bala kidare penagatte ulak korutuwe lapati dalu pahe mangota den harima meda wage olata genalla naagata vikunala gedara enne hina wahi wahi mango kalu nenne mukada me patte ande yame bala gedari venagatte mango nennage duwa angu kumari yasumane penala gilla aya anda velapila polave happy nagitala wadak nahane den pasuta vela mango kalu nenne mukade me patte ande yame bala gedare venagatte ahala pala hamuma age kadata baya vela inne ayata dinuma pavarala mama gedara aavadaata eva hira vela dahayata ganaganna baha wage mango kalu nenne mukada me patte ande yame bala gedare venagatte mango kalu nenne mukada me patte ande yame bala gedare venagatte mango kalu nenne kalu nenne kalu nenne kalu nenne kalu nenne.